Die Nachrichtenagentur Sana berichtet von 2 Protestbriefen, die die Regierung in Damaskus an die Vereinten Nationen und an den UN-Generalsekretär geschickt hat. Den Schreiben zufolge seien die von 5 US-Kampfflugzeugen geflogenen Attacken ein ernstzunehmender Angriff auf Syrien und seine Streitkräfte. Die USA behaupten, die Piloten hätten angenommen, dass sie eine Stellung des selbsternannten Islamischen Staates bombardierten. Das syrische Außenministerium hingegen unterstellt den USA, sie hätten vorsätzlich gehandelt und wissentlich den Tod von syrischen Soldaten in Kauf genommen. Im syrischen Fernsehen wurde am Vormittag eine Erklärung des Außenministeriums in Damaskus verlesen. In der Stellungnahme heißt es, die USA und der IS arbeiteten zusammen. Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und Migration betont, dass der Angriff der amerikanischen Luftwaffe auf Stellungen der syrischen Armee ein Beweis dafür ist, dass die USA und ihre Verbündeten den IS und andere bewaffnete Terrorgruppen unterstützen. Tatsächlich sind die Kämpfer des IS und anderer militanter islamistischer Gruppen von den UN zu Terroristen erklärt worden. Auf Grundlage dessen auch sind sie von der Feuerpause, die die USA und Russland für Syrien vereinbart hatten, ausgenommen. Im Prinzip dürfen alle, die am syrischen Krieg beteiligt sind, den IS bekriegen. Den IS und die Nusra-Front, die sich unlängst in Jabhat Fatah al-Sham umbenannte. Doch während die Verschwörungstheorie der Führung in Damaskus den USA unterstellt, mehr oder weniger geheim mit den Terroristen zusammenzuarbeiten, haben die ihre eigene Verschwörungstheorie. Der Anführer der ehemaligen Nusra-Front erklärte in einem Interview im Nachrichtensender Al Jazeera, dass die USA, Syriens Präsident Bashar al-Assad, Russland und der schiitische Iran zusammenarbeiten gegen alle sunnitischen Muslime. Die Sunniten kämpfen um ihre Existenz. Wir kämpfen nicht mehr, um Dörfer und Städte zu verteidigen, sondern um zu überleben. Das ist der Zustand der Sunniten in Syrien. Und wenn der schiitische Plan gegen die Sunniten in Syrien erfolgreich ist, wird das alle Sunniten in der gesamten Region treffen. Fragt sich, wer sich gegen die Bevölkerung verschworen hat, wer dafür sorgt, dass die Hilfslieferungen der Vereinten Nationen nicht zu den gut 500.000 Syrern gelangt, die im ganzen Land von Belagerungsringen eingeschlossen sind. Die Gegner der Führung in Damaskus behaupten, die Leute von Präsident Bashar al-Assad blockierten die Hilfslieferungen. Die Nachrichtenagentur Sana hingegen zitiert eine Quelle im syrischen Außenministerium. Ihr zufolge gäbe es immer mehr unkorrekte Stellungnahmen im Ausland, wenn es um die Hilfslieferungen geht. Syrien komme seinen Verpflichtungen nach, um die Bedürfnisse des gesamten Volkes zu erfüllen.